Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der heute extra einen Regentanz gemacht hat. Es regnet links und rechts, oben und unten, aber wir stehen sicher. Hi René. Hallo Stefan. Ja, schön dich mal zu sehen beim Podcast. Sonst, also ich habe mich dir gar nicht so vorgestellt. Ja, ich habe immer ein Foto von dir, aber das ist schon ein bisschen älter. Und das, jetzt sehe ich, okay, ja, du bist ja auch ein bisschen älter geworden. Aber schön, dass du hier bist. Wollen wir unseren Zuhörern verraten, wo wir sind? Ja, erstmal, wir haben zwei Neuerungen heute. Ja. Im Podcast, die eine Neuerung, die hört man schon. Es ist ein bisschen windig. Wir hoffen, dass die Akustik da mitspielt. Und ja, genau, wir sitzen, wir sehen uns zum ersten Mal. Ja, genau. Nein, hier. Das ist keine Neuerung. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Wir haben schon ein paar hundert Folgen zusammen gemacht. Also genau. Das ist nicht neu. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Direkt nach Arbeit haben wir uns hier getroffen. Und zwar sind wir, erkennt ihr das vielleicht an den Geräuschen? Am Geräusch, genau. Ja. Hört ihr den Fernsehturm? Er war gerade eine S-Bahn leise zu hören. Ja. Der Fernsehturm macht keine Geräusche. Macht der nicht so... Weiß ich nicht. Nein. Und damit wisst ihr schon, wir sind hier in Berlin. Wir sind auf dem Alex. Genau. Aber in Wirklichkeit ist das auch keine Neuerung, denn zwar in dieser Staffel, wir waren sogar schon mal hier. Ja. Ich weiß aber nicht, wo wir aufgezeichnet haben. Wir haben, glaube ich, auf der Seite vom Bahnhof aufgenommen und hatten sogar, da kamen dann Leute an, genau, so eine Punkerin, glaube ich. Da kam erinnerst dann du dich dran? Ich ja, natürlich. Also wir haben schon einige Außenaufnahmen gemacht, wir waren im Tierpark, habe ich gesehen, wir waren in Marzahn gewesen, wir waren in Hellersdorf gewesen. Richtig. Ja. Und heute, zum ersten Mal in der zweiten Staffel. Direkt im Zentrum. Haben mit dem Stefan einen Wunsch erfüllt. Ja, ich habe ja lange darum gebeten, aber wir haben das natürlich auch verbunden, weil wir haben ein Thema, was dazu passt, dazu aber gleich mehr. Erstmal legen wir, glaube ich, los, wie immer, traditionell mit unserem Housekeeping, oder? Ja. Und da hat man ja gesagt, wir müssen die Hörer nochmal darüber informieren oder aufmerksam machen, die sollen nicht zu früh abschalten. Ach so, richtig. Denn am Ende jedes Podcasts, oder nicht, doch. In den meisten Fällen, ja. Gibt es ein paar Outtakes. Richtig, also so ein paar... Schnipsel, Tonschnipsel aus unseren Vor- und Nachgesprächen. Manchmal ganz lustige Sachen. Manchmal sogar mit mehr Inhalt als der Podcast an sich, genau. Ne? Also, was aber nicht heißen soll, es reicht, wenn ihr euch die Minute am Ende anhört. Nein. Hört euch den Podcast an und schaltet nicht zu früh ab. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mal sehen, was wir heute als Outtakes haben. Genau. Ja, unser Thema heute. Ja, das waren schon das Housekeeping. Ja, mehr ist erstmal nichts zu sagen. Okay. Ja, unser Thema heute. Warum sind wir hier am Alex, René? Du wohnst hier nicht, du arbeitest hier nicht. Also er muss dazu sagen, dieser Ort ist natürlich, mit dem verbinde ich sehr viel. Ich habe hier, wir jetzt gerade stehen unterm Fernsehturm, tatsächlich Jahre gearbeitet. Ja. Ich habe hier in Sichtweite, da werden wir auch noch hingehen. Also wir werden heute ein bisschen so zwei, drei Spots hier abklappern. Da habe ich auch gearbeitet. Ja, im Fernsehsender, kann man ja sagen. Und so unserer Kindheit, genau, City Ost ist halt so sowieso unser, ja, also ich fühle mich hier echt zu Hause. Geht mir echt genauso. Ich liebe den Alexanderplatz. Der hat sich sehr verändert und wird sich ja auch nochmal verändern. Vielleicht für euch, wer den Alex kennt, wir stehen hier unterm Fernsehturm, so ein bisschen abseits, in dem, wie heißt das? Das ist das Panorama, ne? Mit diesem typischen... es ist dort, wo die Körperweltenausstellung ist. Genau, ist richtig. Sehr bekannt und eigentlich der Ort, an dem früher der Fernsehsender TV Berlin 1A Puls TV gewesen ist. Genau, einige kennen den vielleicht noch. Und wir blicken hier direkt auf das Park-In. Das ragt da hier in die Höhe und vor uns ist hier dieses... Hat es eigentlich einen Namen, das Gebäude, wo TK Maxx drin ist? Ich weiß nur, dass dieses gegenüber Haus, vom Kino. Immer mal hier... Hier stand mal ein Haus, es wurde irgendwann abgerissen. Und das dafür gebaut, Genau, es wurde quasi wieder hingebaut. Und ich sehe gerade, da wohnen sogar Leute oben, Da wohnen sogar Leute, ja. Krass. Ja, und wenn man von oben guckt, also wenn man sich das mal aus der Google Maps Perspektive anguckt, dann sieht man diese schöne Innenhofform. Da ist irgendwas gestaltet, genau. Ja, da ist ein bisschen schön gestaltet. Aus wie ein Swimmingpool da oben. Ja. Der komplette Alexanderplatz war übrigens voll mit Häusern gewesen. Ja. Nach dem Krieg wurde hier nur alles platt gemacht und dann stand hier einfach nur der Fernsehturm und der Neptunbrunnen. Krass. Genau, aber haben wir eigentlich schon gesagt, was das Thema ist? Nein, du hast es aber angedeutet. Genau, also, dann werden wir euch jetzt sagen, was das Thema ist. Es geht heute, und deswegen sind wir draußen, ums Geocachen. Ja, Stefan, deine Erfahrung zum Thema Geocachen? Null. Ich kenne viele, die geocachen und die das absolut gerne machen, aber ich habe noch nie Geo gecached oder wie man sagt, gecached. Wir auch nicht zusammen? Nein, nein. Ich dachte, wir wären schon mal unterwegs gewesen. Nein, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Ja, also bei mir sieht es ganz anders aus. Ich bin da schon etwas Geocache-erfahrener, ja. Obwohl ich auch erst 90 Caches gefunden habe. So, okay. Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Geocache ist, blöd gesagt, versteckte Überraschungseier. Im genau, genau. Oder im ja. Wald oder ja. Eigentlich überall. Wir haben uns ja wieder ein bisschen vorbereitet. René muss kurz husten. Ich überlege gerade, ist es deine Geocache-Kleidung oder gibt es da gar nichts? Nein, ich habe aber, wenn man es jetzt so sagen würde, ich habe einen Regenschirm dabei. Ja. Und um gleich mal die erste Geocache-Vokabel einzuwerfen, das wäre ein sogenannter ECA, erweiterte Cacher-Ausrüstung. Aha. Ja, weil, ja, also damit könnt ihr jetzt kein Geocache bergen, aber wenn es regnet beim Geocachen, bleibt man im Trocknen. Man muss halt für alles gewappnet sein, ne? Genau. Genau, also Geocaching an sich, ja, ich fand es auch interessant. Ich habe mal natürlich mich wieder ein bisschen vorbereitet. Du hast schon gesagt, also im Prinzip ist es eine Schatzsuche. Kommt so aus dem französischen Cache? Ne? Nein, Caché? Eigentlich aus dem Griechisch-Englisch ist es zusammengebaut. Nämlich von Erde und dem Geheimlager. Ah, okay, weil Cache Geocache ist im Französischen Verstecken. Ja. Und eigentlich hat es damit zu tun. Ich hätte jetzt gedacht, das kommt aus dem Französischen. Siehst du, man lernt eh aus. Genau. Und typisch für Geocaching ist natürlich die GPS-Komponente. Also normalerweise sind die Verstecke ja aufgrund von Geokoordinaten sozusagen zu erkennen oder zu finden. Und deswegen hat man oder braucht man in den meisten Fällen natürlich einen GPS-Tracker. Genau, ja. Da muss man dazu sagen, das hat sich heute um einiges schon gebessert. Also als ich angefangen habe mit Cachen, da musste man die Koordinaten noch in so ein Gerät reinhacken. Ja. Heute holt man das Handy aus der Hose. Hat ja jeder dabei und, quasi. Dann sieht man sofort, ob man richtig ist oder falsch ja. ist. Ja. Ja. Nee, finde ich total interessant. Letztendlich, so ein typischer Geocache ist meistens ein wasserdichter Behälter. Und was wichtig ist, da ist ein Logbuch immer zu finden, wo man sich eintragen muss. Und manchmal findet man auch Tauschgegenstände, die man sozusagen mitnehmen kann und selber was reinlegt, glaube ich, ne? Genau, also es ist so, es gibt verschiedene Größen von Geocaches, ne? Ja. Von Nano über Mikro bis normal. Also es geht von einer Tupperdose, das könnte sogar eine Bierkasse, in der Größe eines Bierkastens sein. Okay. Und die kleinsten sind tatsächlich so groß wie Schraubköpfe. Ja. Ne? Und die Caches sind auch nicht immer Behälter, die sich so sofort erkennen lassen. Das könnte tatsächlich auch sein, dass es ein falscher, echter Stein ist, den man im Wald findet. Ach so, eine optische Täuschung vielleicht. Genau. Und da habe ich nämlich einen sehr guten heute schon rausgesucht. Also das, wir haben hier im Umkreis, in dem wir uns befinden, einige Geocaches und wir gucken uns ein paar an. Ich lasse dich auch mal suchen, ach, um mal das Gefühl zu bekommen. Ne? Wir werden euch auch zum Nachahmen vielleicht so grob sagen, wo die Orte sind. Mhm. Könnt ihr selber mal gucken. Aber der beste Weg ist natürlich, sich dort anzumelden. Genau, das Internet. Und um auf das Logbuch zu sprechen zu kommen, das Logbuch ist letztendlich dafür da, dass man dort reinschreibt, dass man den Cache gefunden hat, wann man ihn gefunden hat. Mhm. Genau, deswegen gehört zur richtigen Cache-Ausrüstung auch mal ein Kugelschreiber. Und den habe ich heute nicht dabei. Ich habe einen bei. Du kannst dich da gerne eintragen. Mich kennen die Caches ja schon. Ich habe tatsächlich, damit wir hier nicht zu lange suchen, welche ausgewählt. Ah, damit es nicht so peinlich wird. Damit es nicht so peinlich wird, ja. Verstehe. Und oftmals nimmt man auch eine Kamera mit, damit man den Fund auch nochmal dokumentieren kann. Ne? Genau, also es gibt verschiedene Arten von Caches und es gibt welche, da muss man mit Fotobeweis zeigen, dass man sie gefunden hat. Ja. Das sind nicht die, wo man ein Logbuch hat. Ne? Und dann gibt es welche, also eigentlich soll man keine Fotos machen, weil das spoilert ja. Also, ja, es verrät zu viel wahrscheinlich. Ne? Genau, deswegen, also es ist auch so, man soll ein Cache möglichst so bergen, dass ihn niemand sieht. Mhm. Die anderen Menschen, die keine Geocacher sind, nennt der Geocacher selbst Muggel. Ja, ja. Und, nenn mich Muggel. Wir müssen jetzt halt, nein, du bist ja jetzt in dem Fall auch ein Geocacher, wir müssen gucken, dass keine Muggel mitbekommen, wenn wir den Cache suchen. Ja. Das heißt, in bestimmten Situationen auch einfach mal dumm dastehen. Du musst Schmiere, genau, ist, ne? Du musst Schmiere stehen. Also wir werden einen Platz haben, der ist jetzt im Sommer besonders schwierig, der Cache zu bergen, weil dort sehr viele Menschen laufen. Mhm. Den ersten, da wird es jetzt nicht so schwierig sein. Ja. Okay, da bin ich ja gespannt. Vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte. Also Geocache ist ja erst seit Ende des 20. Jahrhunderts so ein bisschen verbreitet oder immer mehr verbreitet. Und früher gab es so einen Fall, steht bei Wikipedia auch, 1854 war irgendwie in Südengland das Letterboxing aufgetaucht. Genau, das gibt's auch. Genau, und das ist quasi, da gab's ja noch kein GPS, kein Handy, nichts, und da hat man das mit einem Kompass gemacht und in den Caches waren immer ein Stempel und man musste in sein Stempelbuch dann einen Stempel machen. Das war sozusagen der Ursprung, ne? Und warum dann das Geocachen ins Leben gerufen wurde, das war im Jahr 2000. Und dort wurde irgendwie die GPS-Genauigkeit verändert. Das waren früher 100 Meter und dann aber 10 Meter. Also jetzt ist es relativ genau. Auch für die Bevölkerung sozusagen noch besser. Und ja, und deswegen hat, gab es die Idee, lasst uns doch irgendwie so ein Spiel da draus machen. Das hat man dann zum Anlass genommen. Und der erste Geocache offiziell am 1. Mai 2000. So jung noch? Nahe der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon. Okay. Und zwar war das ein schwarzer Plastikeimer mit CDs, Videokassetten, eine Dollarnote, ein Buch, eine Steinschleuder und eine Konservendose mit Bohnen. Und die wurde innerhalb eines Tages gefunden. Okay. Vielleicht müssen wir noch kurz erwähnen, wie kommt man halt an die Geocaches ran? Natürlich Internet. Es gibt diverse Plattformen. Dann können wir zwei ganz große, geocaching.com. Das ist die bekannteste, die genau. Und Opencache? Opencaching.de gibt es. Ja. Gibt noch Terracaching oder Navicache.com. Okay. Also es macht natürlich immer Sinn, bei einer Plattform zu sein, wo die meisten Nutzer sind. Genau. Also ich selbst bin nur bei geocaching.com, ich war auch bei Opencache. Mhm. Aber ja. Man findet dann seinen Favoriten einfach. Also meistens ist es so, dass die Leute dann, wenn es ihnen wichtig ist, die bei allen Cacher-Plattformen bekannt geben. Ja. Ja. Ja, also sehr, sehr interessant, ne? Also letztendlich, du hattest schon die Varianten erwähnt. Also ich habe hier mir aufgeschrieben, so Event-Cache, Rätsel-Cache, Multicache. Genau, also es gibt genau Multicache, kurz zur Erklärung. Das ist so, da hat man verschiedene Stationen halt. Ne? Richtig, und manchmal ist es so, dass man von einem zu dem anderen Cache geleitet wird. Das heißt, dass du in dem einen Cache den Hinweis für den nächsten bekommst. Genau. Ne? Dann Rätsel-Cache sind, da hast du ein Rätsel und mit dem Rätsel findest du die Koordinaten raus. Ja. Und was auch interessant sind, so eine Cacher-Runden, da hast du dann, heißt zum Beispiel ein Cache, den gibt es jetzt vielleicht nicht wirklich, Berlin-Spaziergang, ne? Und dann sagst du, okay, dann laufe ich diese ganzen Stationen ab. Und die läufst du dann alleine ab oder ist es dann? Du kannst allein machen, du mit Leuten zusammen machen. Das Schöne ist halt, dass du auf die Art und Weise an einem bestimmten Ort ein bisschen rumkommst und den dadurch auch kennenlernst. Ne? Und durch dieses intensive Suchen setzt du dich auch viel mehr mit deiner Umgebung auseinander. Das ist, glaube ich, ein positiver Nebeneffekt, ne? Also was, wenn du jetzt sozusagen sagen würdest, oder du bist der Cacher, warum soll man geocachen? Was würde dir da einfallen? Geocachen ist einfach, wenn man irgendwo in Urlaub fährt zum Beispiel, eine schöne Möglichkeit, die Gegend zu erkunden, genau, ein bisschen Spaß zu haben. Also es macht wirklich Spaß. Ne? Manchmal ist es auch frustrierend, wenn man Sachen nicht findet. Gibt es wahrscheinlich auch so eine Tage, oder? Genau, also definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da mit dem Suchen nicht so gut im... Mittlerweile geht es nach ein paar Caches, weiß man schon so. Also du guckst an einem Ort, wo würde ich es verstecken? Du entwickelst Strategien. Und dann entwickelt man schon so ein bisschen ein Gespür dafür. Ja. Aber anfänglich war das sehr frustrierend, weil ich mich an dem Ort gefühlt tot gesucht habe und den Cache nicht gefunden habe. Echt? Ja. Und hast du selber schon Sachen versteckt? Ja, habe tatsächlich auch schon einen Cache versteckt. Und der wurde auch schon ein paar hundert Mal gefunden. Und das ist halt auch cool und spannend, dann zu sehen, wenn der Cache gefunden wird. Ja. Ne? Und das ist halt auch ein schöner Lohn, dann dieses Logbuch, deswegen ist es so wichtig, dann zu sehen und dann da drin eben zu sehen, dass sich Leute da eintragen. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, dass manchmal auch im Cache Dinge drin liegen. Ne? Das, da tut man dann Überraschungseierfiguren oder irgendwelchen anderen Süßigkeit. Und Blödsinn. Nee, also man findet da ein paar eklige Sachen, also da lagen schon Tampons und so drin oder Streichholzschachteln, was jetzt sinnfrei ist. Ne? Aber in der Regel ist es gedacht, dass man so eine kleine Belohnung hat, also für Kinder ist es ganz gut, die dann tauscht man gegen was anderes. Ne? Ja, das ist und cool, was auch sehr interessant ist, sind sogenannte Travel Bucks oder Travel Coins oder Geocoins heißen die. Das sind Gegenstände, die kriegen einen Code und diesen Code registrierst du im Internet und dann tust du diese Geocoin zum Beispiel, das ist eine Münze, eine große, tust du in einen Cache und dann jemand nimmt die raus und tut in den nächsten Cache. Und dann siehst du den dann, Weg. Wie diese Münze wandert oder dein Travel-Bug halt, dann nimmst du dein Lieblingskuscheltier und sagst dann als Beschreibung mit dazu, machst einen Zettel ran, da steht drauf, der soll unbedingt nach Japan. Ja. Dann versuchen die Geocacher, den irgendwie nach Japan zu bekommen. Okay, und übers Internet siehst du halt den Weg, kannst du nachverfolgen. Kannst du es verfolgen. Ja. Und das ist wirklich cool. Ich hatte mal, also ich hatte schon ein paar Geocoins, die ich selber ins Rennen geschickt habe, dann nicht gefunden habe. Und die haben zum Teil 4000 Kilometer schon hinter sich gehabt, waren schon über 5 Jahre alt. Das ist cool. Das ist schon interessant, sich dann nochmal durchzulesen, wo die überall schon gewesen sind. Und auch im Urlaub natürlich verfolgst du das. Genau, und im Urlaub ist dann noch ein bisschen Gamification dann auch mit bei, dass man eben, wenn man zum ersten Mal einen Cache in einer anderen Stadt gefunden hat oder in einem anderen Land und so, dann kriegst du halt ein Badge. Ne? Also, also das ist auch mit Belohnungen quasi, wie so ein richtiges Spiel natürlich dann. Das Ganze ist in der Regel kostenlos. Ja. Bei geocaching.com musst du aber Geld bezahlen, um ganz bestimmte Caches sehen zu dürfen. Da entscheidet dann der Cacher, der den versteckt, ob er seinen Cache von kostenlosen Leuten sehen lassen will oder nur von welchen, die Premium sind. Ah, okay. Jetzt würde sich fragen, warum soll denn einer seinen Cache nur für Premium-Leute verstecken? Der Hintergrund ist ganz einfach. Kommerziell. Es gibt mega, nee, gar nicht. Es gibt, als Premium musst du Geld bezahlen im Monat, das ist aber doch nicht viel. Das Ding ist, es gibt zum Teil so gefuchste Cache, die auch sehr aufwendig sind. Und, damit nicht jeder Hans da hingeht. Genau, damit nicht jeder hinkommt und die dann zerstört werden. Aha. Es gibt Caches, die werden regelmäßig ausgeräumt. Das heißt, da sind dann Geocoins drin und die nimmt dann einfach einer raus und behält die, ne? Weil er halt kostenlosen öffentlichen Zugang hat. Ja. Und um sowas zu verhindern, versuchen eben dann Leute nur Premium-Kunden oder Premium-Geocacher ranzubekommen, die das auch ernst nehmen. Also ein Ergebnis quasi, eine Reaktion aufgrund der Tatsache, dass es halt auch schwarze Schafe gibt bei den Cachern. Also bei der kostenlosen Variante kann sich halt jeder anmelden. Ja, na klar. Aber ich dachte, es ist so wie so eine Art Ehrenkodex unter Cachern, dass man... Ja, aber wenn du sagst, oh, ich würde diese Münzen einsammeln, weil die mir zu Hause an die Wand nageln will, ne? Oh, ja, genau. Na gut, ja, das ist dann natürlich schade auf jeden Fall, ne? Ja. Also du kanntest ja nun Geocaching nicht so. Ist das jetzt erstmal ein halbwegs rundes Bild? Auf jeden Fall. Ne? Also wie gesagt, so ein bisschen war ich ja schon damit vertraut, aber jetzt mal aktiv Geo zu cachen oder zu cachen, da bin ich jetzt gleich gespannt, was uns erwartet. Genau. Und deswegen hole ich schon mal das Handy aus der Tasche, weil es gibt nämlich eine Geocaching-App und in der sehen wir uns gleich auf einer Karte und sehen, wo da ein Cache ist. Ringsrum was ist, ja. Oh, ganz viele eigentlich. Also ja, du siehst schon hier, das ist die Coin Cache sind welche, die ich noch nicht gefunden habe, die man hier suchen könnte. Die grauen Cache, die können wir nicht suchen, weil ich kein Premium-Mitglied bin. Okay. Also du siehst, wie viel da noch mehr ist. Ja. Und die gelben Smileys, das sind Caches, die ich schon gefunden habe. Und jetzt gucken wir mal, wo wir stehen. Und dann sehen wir schon, jetzt ist natürlich die Genauigkeit von dem GPS-Signal immer ein bisschen fies. Ja. Ja, aber wir sehen... Hier ist hier muss gleich Cache, was sein. Ne? Ja. Und ich habe den. Hast du schon mal gehabt? Das Ding ist, wir sind ja an einer Stelle, wo es mehrere Ebenen gibt. Ja. Und deswegen habe ich, damit es nicht so schwierig ist, der erste Hinweis ist, dass es auf der zweiten Ebene sind. Also wir sind hier gerade zwei Treppen hochgelaufen und sind jetzt hier ein bisschen höher. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal an den Punkt und dann, ich weiß nicht, wir können ruhig mit eingeschaltetem Gerät. Okay, kannst du nochmal sagen, wie die App heißt? Also, die App ist von der Webseite geocaching.com. Okay. Da bist du registriert und deshalb sind da deine Caches und deine Suchen, Suchen und Funde meine registriert. Funde, genau, sogenannte Founds und dann gibt es auch Did Not Found. Ah. Did Not Find, ne? Ja. Also Caches, die man nicht findet. Also man kann auch registrieren, dass man sagt, ich war da, aber ich habe es nicht gefunden. Okay. Ah, hier ist ja noch eine Treppe, können wir noch höher gehen? Ja, da werden wir jetzt nicht höher gehen, weil das ist dann schon eine Höhe, die mir nicht mehr so gefällt. Ach so? Genau. Ja, suche ich alleine. Nein, Quatsch. Quatsch. Ich muss das Mikrofon drehen. Ja. Ich kann dir den Tipp, der Cache befindet sich irgendwo hier. Achso, hier ist jetzt schon sozusagen das. Hier ist jetzt schon so der Cache versteckt. Also wir wollen nicht so genau verraten, wo wir sind am Fernsehturm. Ja. Ziemlich nah dran am Turm, das sieht von mir toll aus. Also das ist jetzt das Tolle am Geocache. Auf jeden Fall. Kannst ja mal ein Foto machen. Sieht toll aus, der Turm. Ja. Oh, und hier unten, guck mal. Ne, das Wahnsinn. Ist ja. Also, aber wir müssen natürlich auch noch suchen. Ist es vielleicht in einer Stufe versteckt oder so? Also ich habe ihn gerade schon gesehen. Echt? Wie? Ich habe ihn gerade schon... Können wir nochmal zurückgehen? Er ist mega fies. Er ist wirklich... das ist einer der fiesen Caches. Ich habe ihn schon gesehen, aber er ist relativ einfach. Ich mache mal ein Foto, Stefan. Genau. Es kann jetzt ein bisschen dauern. Wir spulen immer mal vor. Ich glaube... Nee, komm mal hierher. Also dieses... Ja, das ist doch hier in dieser Klappe bestimmt, oder? Ist da hier drin vielleicht? Ja, oh, jetzt habe ich zu viel verraten, oder? Wir verraten nicht. Also, das ist ein geiler Cache, oder? Also, Ich zeige ihn jetzt mal, Da steht was hinten drauf. Willst du was reinschreiben? Ich habe ja schon irgendwann mal reingeschrieben. Ach so. Kann sein, dass das Ganze da drin steht, weil der schon ein paar Jahre zurückliegt. Schon ausgewechselt. Aber das ist so. Ach, das ist Magnet. Ah, okay. Ja, also, genau, clever. Cache, arbeitet viel mit Magnetismus und das ist jetzt ein ganz besonderer Cache, bei der sich wirklich in das unauffällig, Umfeld, ja. Mega. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Kommt man nicht sagen, drauf. Als ich das erste Mal hier gesucht habe, stand ich hier und ich bin fast verzweifelt und habe nur durch Zufall habe ich es dann berührt und habe gemerkt, hier stimmt doch was. Ja. Genau. Aber das ist natürlich clever. Aber das heißt, es ist jetzt ein ganz simpler Cache, ohne ja, irgendwie... Ja, ein ganz simpler Cache, ohne großen Schnickschnack. Einfach nur gefunden und fertig. Also es gibt unter den Leuten, die Caches verstecken, natürlich auch Ansprüche. Ne? Die einen sagen, ich möchte wirklich einen haben, den du vor der Nase hast. Eine Herausforderung, hast, ne? Ja. Also da kann man auch sagen, da gibt es jetzt zum Beispiel, es gibt Caches, die sehen aus wie Schrauben oder wie Muttern. Ja. Ne? Und du stehst an irgendeiner Stelle, wo lauter Verschraubungen sind. Und eine dieser Schrauben ist gar keine Schraube, sondern ist ein kleiner Behälter. Optische Täuschung einfach nur. Ja. Oder im Wald kann es auch sein, dass du einen Baumstumpf im Boden hast. Und es ist kein echter Baumstumpf, sondern auch ein im Boden versenkter Geocache. Ich fürchte nämlich, wenn man so einmal damit angefangen hat, dass man überall guckt, wenn ich jetzt hier mich umgucke, könnte ich denken, hinter dem Buchstaben ist bestimmt irgendwas. Also man guckt ganz anders hin, glaube ich. Ja. Ne? Das ist sehr interessant. Genau, ein Cache, den ich auch noch unbedingt mal erwähnen wollte, weil ich ihn ganz so lustig fand, das ist einer gewesen, der war mit Aktion. Ja. Und zwar musste man dazu, ich verrate, wie er funktioniert, weil ihr ja nicht wisst, wo er ist, dazu musste man Wasser in ein Rohr reinkippen, weil der Geocache war, also da war ein Eisenrohr, was aus dem Boden kam, von so einer Schranke. Der Geocache war am Boden. Ach, da drin, in dem Rohr. Ja. Und man musste Wasser reinkippen. Das klingt ja so ein bisschen wie Dschungelcamp-Herausforderung. Man musste dazu das Loch zuhalten, da war ein Loch, wo das Wasser rausfloss. Ne? Und dann muss halt, das macht man dann zu zweit, einer hält das Loch zu, der andere kippt Wasser rein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Dann kommt er nach oben geschwommen, dann nimmst du ihn raus, schraubst ihn auf. Das ist dann, was gern genommen wird, sind Filmdosen oder auch sogenannte PET-Linge. Was sind denn Filmdosen? Ja, weiß doch die heutige Generation gar nicht. Also früher hat man noch mit Film fotografiert. Ich kenne 36 Fotos. Ja, genau. Nee, aber da habe ich gleich mal eine Frage. Also du cachst meistens alleine oder immer mit Leuten Familie, zusammen? Mit Familie. Genau. Also nicht mit Fremden, sondern mit Familie. Und weiß man das dann vorher, dass das vielleicht ein komplizierter Cache ist, dass du vier Hände brauchst? Genau, also es gibt eine Bewertung fürs Terrain. Hm? Die gibt es, glaube ich, von 1 bis 5. Die ist auch klar definiert, was eine 5 ist, was eine 4 ist und so weiter. Und es gibt Difficulty, die Schwierigkeit, die sagt dann eben, wie schwierig ist es, den zu bergen. Ja. Wenn der jetzt zum Beispiel an einem sehr öffentlichen Platz ist oder weil man dazu erweitertes Cacher-Zubehör braucht. Ja. Also es gibt Caches, die hängen in 10 Meter Höhe. Aha. 10 ist vielleicht übertrieben, lass es 6 Meter. Brauchst eine Leiter. Da brauchst du eine Leiter oder eine Cache-Angel. Ne? So was gibt es halt auch. Okay. Es gibt Caches, die sind unter Wasser irgendwo. Also es gibt wirklich abgefahrenes Zeug. Was war dein spektakulärster Cache? Das war so, den ich am spannendsten fand, war tatsächlich der mit dem Wasser, weil ich das cool fand, wie der dann nach... War dann auch Sommer? Achso, sowas, ja, okay. Genau. Ja. Und der coolste ist jetzt, das so viel weiß ich es gar nicht mehr, ich finde so eine ganz winzige, die dann irgendwo als Magnet wie eine Schraube aussieht, sowas ist schon mega fies. Ne? Ja, man muss kreativ sein, ne? Und man muss natürlich auch ein bisschen clever sein, glaube ich. Ja. Um mal den Leuten nicht zu nahe zu treten. Man fuckt sich da wirklich ein und das, wenn man in die Karte schaut, bei euch vor der Tür ist definitiv irgendwo ein Geocache. Das denke ich auch, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir einen kleinen Sprung jetzt. Ja. Wir gehen jetzt mal an den nächsten Ort, werden dann kurz was zu dem Ort sagen, wo wir sind und dann werden wir da einen sehr schönen, auch Standard-Cache entdecken. Und ja, da gucken wir. Da bin ich gespannt. Dann hören wir uns gleich wieder. Wir gehen jetzt mal an die andere Location. Wir stehen jetzt vor Mutter Hoppe. Falls euch das was sagt. Also am Nikolaiviertel, an einem der Eingänge. Wir sind weg vom Alexanderplatz am Roten Rathaus vorbei. Und durch diesen Regen? Ja, es gab jetzt einen kleinen Schauer. Stefan sieht aus, als hätte er die Waterbucket-Challenge gemacht. Ja, richtig. Aber bin ja hart im Nehmen. Ne? Und René filmt hier schon wieder, das ist aber ja unglaublich. Mit meinem Regenschirm auslachen. Ja, es ist ja voll peinlich. Ne? Genau. Nein, also das Wetter ist super. Nicht mehr so heiß wie die letzten Tage, das ist ganz angenehm. Aber warum sind wir jetzt hier, René? Also zum einen, weil das hier ein sehr schöner Ort ist, den ich euch sehr empfehlen kann. Ja, wir stehen hier genau vor so einem Wegweiser, das ist auch mal ganz interessant. Ephraim-Palais, genau, das war auch typisch Nikolaiviertel. Da kann ich dir ein Geheimnis verraten, da gehen wir auch gleich noch hin. Ja, sehr gut. Also wir stehen hier... Hanfmuseum, ich bin kurz weg. Wenn ihr vom Alexanderplatz Richtung Rotes Rathaus lauft, am Roten Rathaus vorbei, stehen wir an einer kleinen Telefonzelle und gucken auf die Schwalbennester. Zum 750. Jahrestag Berlins, anlässlich des 750. Jahrestags Berlins, glaube ich, hier hingemacht, dieses Restaurant. Mhm. Das wird, glaube ich, ist das jetzt ein Asiate oder ist das still? Das ist ein Asiate jetzt, ne? Ja, weil er sieht so, wenn man durch die Fenster guckt, sieht es so ein bisschen asiatisch aus, genau. Wir blicken hier außerdem auf das Stadtschloss. Ja, oder das, was zukünftig schon fertig ist. Genau. Seinerzeit konnte man von hier sehr gut den Palast der Republik sehen. Weil der stand ja dort. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen natürlich in die andere Richtung den Turm der Marienkirche. Ja. Ist jetzt nicht so spektakulär. Und ja, das Nikolaiviertel, da sehen wir leider nicht die Nikolaikirche. Ich finde, die Bauweise ist so typisch, ne? Also ist schon die Architektur sehr auffällig. Ja, sehr historisch gemacht. Da muss definitiv. Man auch dazu sagen, in echt ist es nichts anderes als Ostplattenbauten mit einer Fassade. Ja, na klar, Fassade, ne? Richtig. Also, hier wurde wirklich zum 750 Jahre Berlin, wurde hier ordentlich Taram und Taragen. Genau, das ist schon ein Stichwort, ne? Also Nikolaiviertel, im Zweiten Weltkrieg wurde es fast vollständig zerstört und dann gab es die Idee zum 750. Geburtstag Berlins, das Ganze hier wieder aufzubauen. Kennst du auch den Architekten? Schinkel war es bestimmt nicht. Nein, Günther Stahn war das. Und zwar in der Zeit von 1980 bis 87 hat man das Ganze hier wieder so hergerichtet für das Jubiläum. Und jetzt haben wir natürlich auch ein Geheimnis verraten. Ne? Jetzt wissen wir auch, wie alt Berlin ist. Wir hatten verraten, dass es über 750 Jahre ist. Nach meinen Berechnungen müsste es fast 800 Jahre sein. 782. Wie 782? Genau, weil 1237 war ja die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Köln, was sozusagen Berlin, die Quelle von der Ursprung Berlins ist. Ich glaube, du kommst ja vor, als wenn du hier Fotomodel spielen musst. Ne? Ja, richtig. Ich filme, fotografiere. Das mag ich gar nicht. Und du sprichst gleichzeitig auch noch. Und ich spreche gleichzeitig. Kannst drei Sachen gleichzeitig. Leute, merkt euch das. Ob das sinnvoll ist, was dabei rauskommt, ist jetzt die andere Frage. Ja. So, genau. Ich glaube, genug bei den Facts. Das ist ein sehr schöner Ort hier. Nikolaikirche ist übrigens die älteste Kirche Berlin. Wie heißt dieser Reiter? Also wir hatten gerade festgestellt, ich war vorgestern im Nikolaiviertel essen. Kann man das Restaurant sagen? Jo, wa? Ja. Spreeblick. Genau. Direkt an der Spree. Wir schuldet uns noch ein Essen. Ja, und lecker Spargel war das. Und direkt daneben steht ja dieses Reiterdenkmal. Also es ist so ein, okay. Ich weiß gar nicht, wer das war, das müssen wir nochmal rauskriegen. Und der guckt aber weg von der Spree. Ach so, mag der das Wasser nicht? Weiß nicht, können wir gleich sehen. Wir laufen wir laufen nicht in die Richtung, wir laufen eigentlich eher in die Richtung. Okay, das macht nichts. Ein wunderschönen Geheimtipp, also so geheim ist es vielleicht gar nicht. Wenn man Richtung Brücke läuft, also Richtung Stadtschloss weiter, über die Brücke, dann muss man, wenn man so auf der Brücke steht, sich mal nach hinten umdrehen und über die linke Schulter gucken, denn dort ist ein sehr schönes Emblem an der Häuserwand. Aha. Und zwar die Friedenstaube mit dem Spruch Stadt des Friedens. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Die Friedenstaube, hat man lange nicht mehr gesehen. Ja, aber ihr seid heiß auf Geocache, Stefan, das heißt auf Geocache und Stefan steht ich jetzt genau heiß vor wie Frittenfett. Ach, die Telefonzelle ist es. Ja, es gibt, wenn man ein paar Geocaches gemacht hat, dann weiß man auch um die Standardverstecke. Ich kann dir verraten, dass das irgendein Fach ist, eine Filmdose. Eine Filmdose, die wird hier irgendwo zwischengequetscht. Du kannst überlegen, wo an dieser Telefonzelle musst du mal das Mikro halten. Filmdose ist. So, also Stefan nimmt schon mal den Hörer ab. Du brauchst niemanden anrufen. Modi? Ja, nein. Stefan fest und touch. Wichtig ist jetzt natürlich unter normalen Umständen. Keiner dürfte die Stefan rufen. Das jetzt nicht so offiziell machen, warm. Nee, da ist kalt. Dürfte man das jetzt natürlich nicht so in der Deutlichkeit machen, es sei denn, man hat eine Telekom-Uniform an und kann irgendwie den Eindruck vermitteln, man würde hier gerade die Telefonzelle reparieren. Also du hast gesagt, hier ist warm, ja? Greif mal ein bisschen tiefer. Noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Hä? Ja, und jetzt nicht da, sondern greif mal in daneben. Was? Ja, weiter. So, Stefan hat gerade den Standard-Telefonzellen-Geocache gefunden. Strike! So, was man jetzt machen müsste, ist sich ganz unauffällig, unauffällig benehmen, irgendwo anders hingehen, das würde man in der Regel machen und sich das in Ruhe angucken. Ja. Wir brauchen jetzt nicht in die Dose reingucken, weil da ist nur ein großer Zettel drin, den wir jetzt quasi unseren Ich glaube, wir werden auch beobachtet. Eintragen. Das ist das Coole, deswegen wollte ich raus an die Öffentlichkeit, dass wir beobachtet werden. Genau. Na? Genau, also das heißt, wir legen das jett unauffällig dann wieder sozusagen zurück. Das ist jetzt Teil der Aufgabe, den Geocache ganz unauffällig wieder an seinen Ort zu bringen. Vielleicht geht es von vorne besser, genau. Das machst du sehr gut, Stefan. Ich hab's klicken hören. Nein, du hast mich gefühlt. Das ist unglaublich. Aber das ist also, ja. Aber bin ich gut, war mein Ansatz gut hier, die Zelle abzutasten? Also genau, in der Regel ist es ja so, du würdest allein schon aufgrund der Geocache-Koordinaten ganz genau hier stehen an dem Ort. Ja. Ne, das heißt, eigentlich ist es dann schon relativ klar. Aber man wird sich wundern, wie viele Versteckmöglichkeiten es dann auch in einem Areal von 3x3 Metern gibt. Ne? Ja. Und es ist meist leider auch so, dass die Geokoordinaten nicht so hinhauen und man dann tatsächlich an der falschen Stelle sucht. Es gibt aber in dem Listing meist eine Beschreibung. Ne? Da ist was, also ein Geocache an sich ist immer so eine Beschreibung, da steht dann ein bisschen was zu dem Ort. Ne? Da würde wahrscheinlich hier stehen, wir sind im Nikolaiviertel, das wurde dann und dann aufgebaut. Ja. Und dann steht halt auch noch ein versteckter Hinweis, den kann man sich angucken, muss man aber nicht. Das heißt, und da drin wäre auch jetzt das Logbuch gewesen quasi. In dem versteckten Hinweis hätte wahrscheinlich gestanden, Standardtelefon zu Geocache. Ah, okay. Und jetzt muss ich meinen Edding nehmen und hier ganz groß ranschreiben, hier ist Geocache mit Pfeil auf dem Fund. Das kannst du jetzt machen, ja. Nein, dann war das mein letzter Geocache. Also, manchmal stehen gar keine Hinweise da, wenn der Cache-Verstecker einfach, oder Owner heißt er ja, wenn er nicht will, dass man das so leicht findet, schreibt er da gar nichts rein. Dann lohnt es sich, die Kommentare durchzugucken, weil da dann oft auch von Leuten Hinweise dann noch, sind. Ja. Sowas wie, naja, ich würde mal auf die Knie gehen oder irgend sowas. Ah, okay. Weil dann Leute wahrscheinlich fragen, ja, ich war da und habe nichts gefunden. Und, was wäre jetzt, also wollen wir natürlich nicht machen, wenn wir jetzt die Füllendose einfach mitnehmen würden? Dann würde der Nächste, der herkommt, sagen, er hat den Cache nicht gefunden. Ah, und dann guckt er nach der Owner. Und dann würde der Owner irgendwann sagen, jetzt haben 10 Leute schon nicht gefunden, ich gucke mal, ob alles klar ist. Okay. Genauso, wenn das Buch, das Logbuch voll ist, dann sagt man, hier, der muss gewartet werden, setzt ihn auf Wartung. Ah, eigentlich könnten die doch an jeden Cache einen Strichcode dran machen. Und dann kannst du mit deiner Caching-App einfach das abscannen. Das wäre natürlich auch möglich. Du hattest vorhin noch eine Frage gestellt beim geschlossenen Mikro. Gott, wie waren die? Ob man wegen kommerziellen Ort gibt? Ob es auch Caches gibt, die, wo man sozusagen auf unbefugtes Gelände... Nee. Also ein Cache muss frei zugänglich sein. Öffentlich. Ja? Und dem Cache kann man Attribute geben, wie er ist rollstuhlgerecht, der ist halt, man braucht kein festes Schuhwerk oder sowas in der Art. Dadurch kann man schon relativ genau feststellen, wo er ist und auch, ob der dann vor allem und der muss 24 Stunden erreichbar sein? Genau. Ah. Es gibt aber, also gerade in den Gärten der Welt, die du ja sehr gut kennst, da sind auch Geocaches, glaube ich, versteckt. Und die sind eigentlich nur halb legal, weil es muss zugänglich sein und es darf auch kein Geld kosten. Aber ich habe auch schon Caches erlebt, die sind auf Geländen, wo man Geld bezahlt muss. Interessant. Ja, also ich finde das ein echt spannendes Thema, muss ich sagen. Und bis jetzt war es ja ganz lustig. Ja. Aber wir haben jetzt... Hat zwar keiner gelacht, aber... Es macht schon wirklich Spaß. Man kann, also die Zeit vergeht damit auf jeden Fall. Und das Ding ist, wenn du dann dein Gebiet abgegrast hast, dann hast du einfach diese Sucht nach mehr. Ne? Genau, du suchst weiter. Und dann ist es halt, ich habe auch tatsächlich auf Dienstreisen schon, also ich habe schon Cache in Luxemburg gefunden. Ne? Aha. Ich kann auf Dienstreisen dann mir wirklich... Extra eine Dienstreise gemacht, ja. Was ist da im Umfeld? Chef, haben wir da nicht einen Kunden? Gesagt, wir müssen unbedingt mal da und da hin. Ja. Ja, ist doch clever. Nein, total toll, ne? Also, aber leider haben wir jetzt in die Filmdose nicht reingeguckt, aber es ist auch nicht schlimm. War nur ein Zettel drin. Ja, ja. So, jetzt haben wir also quasi, das war jetzt ein sogenannter, ich glaube, die nennen sich Mikros, obwohl die jetzt gar nicht so winzig sind. Ja. Ich glaube, der nächste wird dann schon eine Nummer größer. Okay. Also nicht so groß wie ein Bierkasten. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu unserem nächsten Ort. Okay, gehen wir oder wir laufen. Mit den Hörern? Nein, den Hörern. Also wir ersparen euch das. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, aber wir sind bei wie vielen Minuten schon? Wir sind jetzt schon ganz schön weit, also über eine halbe Stunde haben wir, glaube ich. Und den Rest der Zeit erzählen wir ein paar Witze. Genau, dann bis gleich. Wir sind wieder da. Oh, René hat schon wieder seine Kamera in der Hand. Der ist süchtig, hallo. Ist das für Instagram? Nee, das ist für privat. Du nimmst Fotos von mir, jetzt hast du es gesagt. Hat mir ein Kumpel euch auch mal erzählt von der Plattform. Ja, kannte ihr auch noch nicht. Ja, ne? Okay, jetzt kennt ihr sie auch. Kann man das bitte wegpiepen? Kann man machen. Rüberpiepen? Ja, okay. Irgendwo. Eine Werbung für Sachen, für die wir nicht bezahlt werden. Ach so, okay, ja. Gut. Gut, na, vielleicht kommt ja morgen Post mit einem Paket oder so. Nein. Okay. Ja, wir sind nach wie vor hier in Berlin unterwegs im Nikolaiviertel und haben jetzt so ein bisschen die Richtung gewechselt. Sind jetzt auf die Straße Richtung Spittelmarkt gewandert. Und ja, hier hat man eigentlich einen ganz coolen Blick. Hier sind so die typischen Hochhäuser vom Spittelmarkt zu sehen. Und dahinter folgt ja direkt das Märkische Museum. Also gut zur Korrektur oder ja. So vielleicht noch mehr Details. Ja? Das ist die Fischerinsel, ne? Genau, die Fischerinsel ist davor. Wir befinden uns ja jetzt auf, das ist Köln, ne? Also das C-O-L-L-N. Das ist das ehemalige genau. Köln. Und das Sumpfgebiet. Der südliche Teil von Köln ist die Fischerinsel. Ja. Und der mittlere Teil, weiß ich gar nicht, wie der heißt, Spreeinsel? Spreeinsel? Und dann Spreeufer, der Spreeinsel? Teil ist die Museumsinsel. Ah, okay. Genau. Aber man kann sich das so vorstellen, vom Alex gehen quasi zwei Straßen parallel weg und wir sind jetzt auf der, die direkt zum Potsdamer Platz führt. Genau, über die Spree. Und stehen direkt unterm Efraim-Palais. Ja. Ne? Ich glaube, oder ich meine, dass das Efraim-Palais ursprünglich nicht hier stand. Aber man kann es hier bewundern, schöner goldener Balkon. Ja, also auf jeden Fall. Ähnlich aus für die Fotografen unter euch. Und es ist Werbung dran bis 9. November 2019. Irgendwie eine Ausstellung Ostberlin, die halbe Hauptstadt. Ja, siehst du, das ist der Punkt, das ist bestimmt interessant. Rausholen und ein Foto mache. Ja, Hashtag Ostberlin. Nein, und steht mir, da. Achso. Und mir mit diesem Foto nur merke. Da musst du hin. Dass ich mir das mal genauer angucken werde. So, ja, bestimmt interessant. Ja. Hier befindet sich, und jetzt gucke ich mal in die App. Auch wieder ein Cache? Hier befindet sich auch ein Cache. Ich kann dir schon so viel verraten, der ist eine Nummer größer. Okay. Also jetzt nicht riesengroß, aber er ist auf jeden Fall deutlich größer. Ich suche mal kurz auf der Karte, wo wir uns befinden. Inzwischen kann ich euch ja sagen, es hat wieder angefangen zu regnen. Richtiger Sprühregen. Das hört ihr vielleicht auch. Und hier an der Ecke ist natürlich auch ein bisschen mehr Straßenlärm zu hören. Ich hoffe, es stört euch nicht. So, guck mal. Ja. Also, es macht den Eindruck, ich kann nicht näher reinzoomen. Du siehst, hier ist die Ecke mit dem Efraim-Palais. Wir stehen hier und hier irgendwo soll der Cache sein. Du siehst an dem gelben Smiley, ich habe ihn schon gefunden. Ach so. Und jetzt ist die Frage... Wo? Wo? Ist es auf der Treppe oder da, wo das... Hier steht so ein kleines Moped. Das können wir ja gleich umschubsen einfach. Ja. Ein bisschen Spaß gehabt. Dann kommt vielleicht einer und den können wir interviewen dann? Nein. Ich guck mal... Alter Palast am neuen Ort. Ah ja, siehst du. Also hier hat man schon Wissenswertes zu dem Cache. Ah. Der hat die Schwierigkeit 1,5, das heißt, den kriegen wir locker. Lächerlich. Finden. Terrain 1 heißt im Prinzip 1 von 5. Flachland. Kein Thema. Und der ist klein. Und klein bedeutet so groß wie eine kleine Tupperdose. Versteckt. Im Prinzip dein Morgenbrötchen. Ja. Und dann hat man immer das sogenannte Listing und da ist ein bisschen was beschrieben. Ne? Also hier wird was über das Efraim-Palais erzählt. Das kann man sich durchlesen. Ich gucke mal, ob ein Hinweis existiert. Ups. Der Hinweis ist sehr interessant. Ja. Mehr Infos zum Palais auf einer schattigen Gedenktafel. Hier ist auch der Cache nicht weit. Da also ist diese, ich habe schon die Gedenktafel gefunden. Jetzt haben wir natürlich einen großen Sprung gemacht. Also wenn man Spaß haben will, dann versucht man es natürlich erstmal so. Ja. Achso, ohne bisschen, Hinweise, genau, erst wenn man nicht so weiterkommt. Ja. Überlegt, wo könnte der Cache gut, aber das sein? Passt ja zu der Markierung auf der Karte. Ne? Also da hätte ich mir jetzt auch vorgestellt. Okay. Das heißt, wollen wir mal hingehen? Können wir gleich mal machen. Ja. Bei den Hinweisen ist es manchmal auch so, dass die sehr verdreht und kompliziert dargestellt sind. Aha. Und so ein bisschen mit angedeuteten, also mit versteckten Andeutungen. Ne? Ah, okay. Also da muss man manchmal auch ein bisschen kreativ sein, um die Ecke denken. Eine Sache will ich noch kurz zeigen. Wir haben auch die Aktivität des Caches hier. Und wir sehen, der Cache wurde zuletzt gefunden am 5.6., ne? Ja. Und dann schreibt man immer einen Kommentar dazu. Gestern. Also ja, ihr wisst ja, wir zeichnen donnerstags auf und heute ist der 6.6. Genau, gestern wurde er gefunden. Und gestern wurde er gefunden. Und hier ist auch ein sehr interessanter Kommentar, der zeigt nochmal diese tolle Sache an Geocache. Und zwar, wir gehen mal rüber in den Schatten. Ja, in den Regenschatten. In den Regenschatten. Danke fürs Herführen. Die Dose hätte ich nie gefunden. Die Dose hätte ich mich wohl nie hierhin verirrt. Ne? Ja, so lernt man auch die Orte kennen. So lernt man eben auch die Orte kennen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was auf dieser Tafel hier toll steht. Ne? Und Stefan 1761 bis 1765? Cash. Du nicht die Tafel durchlesen, achso, okay. Okay, dann halt du mal. Ich wackel einfach überall. Ich trete mal überall gegen. Achso, klein wie eine Tupperdose. Eine kleine Tupperdose, genau. Ja, meinst du weiter unten oder oben? Ich weiß nicht. Also ich glaube, du brauchst dich nicht so doll bücken. Also du brauchst dich dabei auch nicht dreckig machen. Ich habe ihn schon gesehen. Nee, echt jetzt? Ja, ne, aber ich weiß ja auch, wo er ist. Ach so. Seite oder bin ich der Fall? Nee, falsche Seite übrigens. Ja, toll. Das ist übrigens auch ein tolles Spiel, wenn man zu Mert cachen geht. Wenn man den Cache dann als erster findet, dann, dass man sich noch den Spaß gönnt und dem anderen beim Suchen zuguckt. Ist das hier einer? Nee, das ist ein Kletterdings. Oh, Stefan, da machen hier nichts kaputt. Das ist auch ganz wichtig beim Cashen. Nichts kaputt. Oh, die Gelenktafel ist abgefallen. Oh, Stefan, du berührst ihn mit der Hand. Ja. Oh, da kommt ein Mensch. Ja, klasse. Aber du hast ihn... Ja, ich hole ihn gleich raus, wenn wir vorbeigehen. Aber ist gut. Da ist schon beschmiert. Das ist natürlich schade. Buddha. So. Ja. Das konnte er nur. Und jetzt muss man den erstmal hier rausnehmen. Genau. So, Stefan hat ihn und wir gehen jetzt mal unter die Unterführung da. Oh, da steht auch ein Mensch. Er macht ja nichts. Dann wollen wir hier bleiben. Dann gehen wir darüber wieder, wo es nicht so geregnet hat. So, also wir entfernen uns jetzt mit der Dose vom Ort. Einfach deswegen, dass man so ein bisschen ungestört dann gucken kann. Genau. Und in dem Fall haben wir, Stefan beschreibt das mal kurz. Wir haben übrigens das beste Medium für die Beschreibung von Geocache genommen, und zwar Audio. Ja, genau. Deswegen wird Stefan jetzt mal so ein bisschen beschreiben, was er da eigentlich also in den Händen hält. Also das ist eine schwarze Dose. Was auf der Dose steht, ist schon so ein bisschen abgefärbt. Kann man nicht das mehr ist Geocaching steht da. Das ist ach, Geocaching. Ach, das, siehst du, das kenne ich noch gar nicht. So, wir machen es auf. Oh, da komme ich doch als Ostdeutscher. Lächelt mich gleich der Sandmann an. Ein kleines Pixiebuch. Das Sandmännchen bei, ja, ein Pixiebuch. Das Sandmännchen bei Rapunzel. Okay. Cool. Nicht schlecht. Oh, da ist noch viel mehr drin. Ja. Was ist das? Sonnenspray. Also ach so, so ja, ja, ja. Irgendwie. Ein IKEA-Bleisch. Der Bleistift ist zum Einloggen, genau. Dann haben wir ein Logbuch. Das ist das Logbuch. Auch sehr interessant gemacht. Mit kleinen Zetteln an dem Schlüsselring auch drin. Das ist was von der Wellenstein. Was ist das? Ein Knopf. Ja, das ist hier so ein das sind jetzt die sogenannten Tauschsachen, die da drin sind. Da sehe ich noch könnte einen man Ring mitnehmen, ne? Genau. Also möchtest man sagt du was immer, mitnehmen oder nee, was rein? Man tut was rein und nimmt was raus. Habe ich irgendwas, was ich reinnehmen kann? Wichtig ist, auch keine Werbung, rein? Nichts Kommerzielles, nein, kein genau. Geld. Keine Ahnung. Ja. Interessant. Und da könnte jetzt unter Umständen, ist jetzt aber nicht drin, auch ein sogenannter Travel-Bug drin sein. Den hätte ich jetzt rausgenommen tatsächlich und hätte den in einen anderen Cache gelegt. Okay, sollen wir uns hier eintragen oder nicht? Du kannst dich mit dem Bleistift ja gerne eintragen. Und du machst es über deine App dann? Ich habe den schon gelockt. Also. Ach so, okay. Das ist aber kompliziert. Ich hoffe, man hört uns noch gut. Hat ein bisschen klappert. So, Stefan macht jetzt das, was beim Geocachen man nicht machen sollte. Stefan. Fremdes Eigentum zerstört. Nee, Stefan ist einfach laut und auffällig. Ah, so, okay. Ich nehme mir einfach irgendeinen Zettel. Und dann schreibst du da einfach. Stefan Wurst hier, schreibe ich. Zum Beispiel. Ja? Ja, kannst du machen. Kann man das normalerweise, machen? Normalerweise würde man seinen Cachernamen da reinschreiben. Ja, habe ich ja nicht. Hast du nicht? Habe ich ja nicht. Na? Cool. Wurst hier. So, du musst weiterreden. Ich wollte dir jetzt einfach diesen Moment lassen. Dass du einfach diesen Moment mal genießen kannst. Sechster. Ja. Oh, okay. Kann man auch nicht erkennen. Kann man gut erkennen. Der Profi-Cacher hat übrigens einen Stempel dabei. Ja. Und stempelt seinen Namen. Das kann man auch mal. Aber du hast deinen Stempel nicht dabei. Ich habe keinen Stempel. Weil du kein Profi bist. Nee. Okay, also das heißt, wir machen die jetzt wieder zu. Wir machen die zu und aber das war schon mal spektakulär, weil da halt auch mehr zu finden war. Nee, warte mal, du drehst das mal andersrum. Ja. Das ist geil. Finde ich gut. Und das ist jetzt, also ja, das ist wirklich ein kleiner, also klein geht sogar noch ein bisschen größer. Ja, das ist als ja das so eine kleine das ist eine Dose, da passt. Da machst du deine dritten Zähne, machst du so rein normalerweise. Ne? Ja. Genau. So. Und das heißt, jetzt müssen wir die gute Gelegenheit finden, das Ding wieder an die Position zu legen. Genau. Oder wir legen sie einfach ins Gebüsch. Und dann schreibst du aber in die Kommentare, schreibst du rein, viel besseren Ort gefunden. Ja, genau. Das kann man machen. Ne? Den Cache versteckt, aber an einem viel besseren Ort. Ja, so, das heißt, wir tasten uns wieder dahin. Genau. Ich hatte neulich auch einen guten Kommentar gelesen, in dem Listing, also in der Beschreibung des Cache, da stand so, der Cache ist auf Kniehöhe, damit du dich beim Wiederverstecken nicht bücken musst. Ach so. Ja, das ist ja schon mal ein guter... So, und das ist schon mal nur fast derselbe Ort, aber es ist noch im Lot. Also auch da ist ganz wichtig, ich hatte schon mal den Fall, da war, nimm gerne, da war der Cache versteckt an unter einer Bank. Ja, geh mal in den Durchgang. Da war ein Cache versteckt unter einer Bank und da standen ganz viele Bänke. Ich habe ja gerade gesagt, man nimmt den Cache und geht woanders hin. Ja. Als ich dann zurückgehen wollte, wusste ich nicht mehr, auf welche Bank. Das ist immer das Problem, ne? Weil du dann so in Eile bist und dann, So, wir gehen jetzt hier mal so ein bisschen in so eine Häuserschlucht, weil es gerade ganz schön regnet. Ja, es ist halt schön. Das heißt, ja. Aber das waren jetzt drei Caches. Ich bin jetzt Cache-Profi, würde ich sagen. Du bist jetzt sogenannter Cache-Profi. Ja. Du müsstest dich jetzt eigentlich anmelden und könntest die dann nachträglich registrieren. Okay. Es gibt in Berlin auch einen Kinder-Cache. Aha. Ach stimmt, auch zielgruppenorientiert. Der speziell für Kleinkinder ist, ne, der wirklich, der ist auf einem Spielplatz versteckt. Ganz simpel. Und wirklich mega simpel. Im Sand. Kinder da ran. Genau, ja. Einfach buddelt in 10 Meter tief in einem Sandkasten. Genau. Aber sehr cool. Ja, was würde man ohne das Internet und ohne die Apps machen, oder? Ja, also wir können, regnet das jetzt schon? Das regnet leider. Es gibt hier noch einen Cache, den ich tatsächlich auch kenne. Ja. Ich kann ihn leider vom Handy aus nicht einsehen, weil die Schwierigkeit ist ein bisschen höher und die App lässt nicht so hohe Schwierigkeiten zu. Ja. Da empfiehlt sich dann immer zu Hause am Rechner. Geht das dann ohne Probleme? Achso, gut vorbereitet einfach. Und dann ausdrucken? Oder? Ja, ah, ich cool, mache das in der Regel so, wenn ich in Urlaub gehe, suche ich die zu Hause vorher raus, mache Screenshots von den Karten, damit ich weiß, wo es ist. Okay. Mache mir eine WhatsApp-Gruppe auf, wo ich die reinhaue. Wow. Und im Urlaub gehe ich dann durch die WhatsApp. Und hast du neben deiner Familie irgendwie fremde Leute, die du so kennengelernt hast? Also mir ist es schon tatsächlich mal passiert, dass ich unterwegs versuche und dann kamen Leute an, die auch gesucht haben. Ach so, also zufällig immer, dann standen welche genau, da. Genau, zufällig. Oder dass man suchen wollte und hat gemerkt, oh, da sind gerade welche. Ja. Es gibt einen Geocache am Potsdamer Platz und zwar in der Lego-Giraffen. Ja. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Ich habe ihn nie gefunden und da war es wirklich mit Anstehen. Ich habe gemerkt, da sind Leute rum und haben geguckt. Ja, Potsdamer gesucht, Platz ist halt Handy, auch... Ne? Ja. Und dann stehst du da und wartest halt, bis die fertig sind und ja, vielleicht hast gut, aber dann ist ja auch keine Kunst mehr, genau. Ja, ja, ne? Ja, sowas ist natürlich schade, wenn man extra dahin fährt, aber gut, das sind halt populäre Orte, ne? Und du siehst ja hier ist gerade mal nichts los, außer Regen. Genau. Ne? Ja, wollen wir den vierten Cache noch in Angriff nehmen, oder? Vielleicht kann ich mich dunkel daran erinnern, wo er ist. Mhm. Ja, können wir gerne tun. Dann gehen wir mal zu dem Ort, der ist jetzt zwar nicht ganz so überdacht. Ja. Aber der führt uns auch durchs Nikolaiviertel. Wir gehen jetzt quasi wieder zurück Richtung Alex. Aber auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite, genau. Im Prinzip beinahe sogar, das hier war die Grenze von Alt-Berlin, die Straße. Wie heißt die denn? Können wir gleich mal gucken. Ja. Also heißt sie nicht, aber wir gucken gleich mal nach. Ne? Deswegen, wir sind gleich wieder da für euch. Wir gucken uns mal den vierten Cache an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. René ist auch noch da. Ja. Und hat schon wieder seine Kamera hier am Wickel. Aber es macht nichts. Ja, wo stehen wir jetzt, René? Wir sind ein bisschen gelaufen. Oh, hier sieht man schön Fernsehturm und Park-In genau. Von Weitem. Also wir sind hier, stehen direkt am ehemaligen Staatsratsgebäude. Ne? Ja. Und kleiner Fun-Fact, die Front, wir hatten glaube ich im letzten Podcast, im Berlin-Podcast darüber gesprochen, die Front des Staatsratsgebäudes ist das Portal des Stadtschlosses, vor dem wir hier auch stehen. Ja. Und zwar das Karl-Liebknecht-Portal. An dem Kalibnet die Republik ausgerufen hat. Ja, das hat man sich gesichert, hat das hier ein Staatsratsgebäude geklatscht, damit das wenigstens ein bisschen was aussieht. Ja. Ja. Wir wollten ja eigentlich Nikolaiviertel noch einen Cache machen und da, das ist auch ganz interessant, dass wir es mal erlebt haben, der ist leider einer Baumaßnahme zum Opfer gefallen. Mhm. Da wurde was erneuert. Passiert. Und deswegen gibt's haben wir den nicht mehr gefunden, ja. Genau. Achso, jetzt muss ich das Handy rausholen, weil wir haben uns jetzt einen anderen rausgesucht, der ist halt, wie gesagt, hier im Start. Deshalb sind wir hierher gegangen, genau, weil hier muss auch ein Cache sein. Hier ist noch reges Treiben zum Feierabend, viele Autos, ein paar Bauarbeiter. Und das Stadtschloss ist ja bald fertig. Ja. Oh ja, also. Wir haben gut gezielt. Relativ gut scheinen wir zu stehen, was wir auf der Karte sehen. Während wir hier mal so ein bisschen gucken, ob uns da irgendwas... Ja. Ich kann kurz eine Story erzählen. Mir hat ein Kollege erzählt, der hat von jemandem erzählt bekommen, der mal im Wald stand, weil die Familie jetzt mal austreten musste. Dann stand der und wartete da an einem Baum stehend und da kam ein Mensch an, der ihn so ganz auffällig irgendwie so rumguckte und so ganz komisch, also irgendwie verdächtig komisch hat er sich verhalten. Ja. Und dann ging er auf den Typen zu und sagte zu ihm, erst rütteln, dann schütteln. Aha. Und dann sagte der andere, wusste, hä, was will der von mir? Der wusste genau, was der. Erst rütteln, dann schütteln. Wie sich nachher herausstellte, gab es an der Stelle, wo er gerade rumkam, ein Geocache und der hieß erst rütteln, dann schütteln. Ach so, und genau, der hat gedacht, der sucht den. Und genau, der hat gedacht, der sucht den richtig. Ja, interessant. So. Aber ich denke, man soll es nicht zuletzt machen. Gefunden heute. Oh. Manchmal stehen auch Uhrzeiten da. Dank der präzisen Hinweise, dank des präzisen Hinweises war das eine einfache Übung, steht hier. In der Beschreibung ist die Erklärung zum Stadtschloss. Mhm. Ein bisschen historische Fakten. Genau, also das könnt ihr euch selber durchlesen. Und ich guck mal den... Der Hinweis. Und damit weißt du ja schon, wo es ist. Aber ich glaube, von der Karte her, was ich gesehen habe, sind wir sehr dicht dran. Ja. Als Hinweis, den kann man mal geben, steht hier ein Kinderlied. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ja, dann ist es doch garantiert an irgendeiner Laterne hier. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Laterne in Augenschein. Das ist die Frage, hier sind nicht so viele, welche wir nehmen wollen. Ja, vor der Ampel, die nehmen wir mal. Und wie groß ist der? Hast du mal Hinweise? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ja. So, wir hatten geguckt, die Schwierigkeit dieses Caches war, wir stellen uns einfach mal unauffällig an die, ich sehe ihn schon. Was? Ich sehe ihn schon, aber ich darf ihn nicht nehmen, weil er ein bisschen zu auffällig platziert ist. Hä? Willst du mich gerade verarschen? Es kann doch nur hier dran. Ach. Hä? Ja. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ist ja hier an der Laterne oder nicht? Ja, er ist an der Laterne. Das? Aber wo? Also hä? Ich dachte, ich gebe dir einen Tipp, Stefan, ist eine Filmdose. Nein. Guck mal. Und nicht bücken. Ach so, ja, ich hab'n. Genau, also der ist jetzt tatsächlich ein bisschen was für längere Ärmel. Also Leute, die jetzt nicht unsere Körpergröße haben, hätten da ein kleines Problem. Aber wir sollen ja nicht so auffällig sein. Das ist jetzt das Spannende. Jetzt ist nämlich die Ampel rot und da kommen Fußgänger und Radfahrer. Und wir stehen jetzt einfach so. Ja. Achso, in der Zeit kann man kurz gucken, was der für eine Bewertung ist. Ja, aber sehr interessant. Also 2,0 und 1,5 Terrain. Und der ist Mikro, also Film. Ja, genau. Heute haben wir halt nur die kleinen Caches gehabt. Ja. Ach, im Schutze des Schirms. Greifen wir zu? Ey, das ist ja perfekt. Und entfernen uns. Und entfernen uns, genau. Wir gehen mal an einen anderen. Habe ich schon verinnerlicht, die Regeln des Geocachings. Ja. Auch wie kriegen wir den so wieder ran? Ja, du. Ah, okay. Ich merke gerade, dieser hat einen Klettverschluss. Ich habe nur die Klettstelle nicht gesehen. Nee, doch, wir wissen ja, wo er war. So, das heißt, René, packt mal kurz aus. Ja. Wir sind jetzt zwar in einer windigen Ecke, aber wir kriegen das hin. Und hier ist ein Logbuch drin. Ja. Gerollt und schön feucht. Auch so eine Sache bei Geocaches. Muss gut verpackt sein. Das ist sogar noch sehr leer. Ja. Das ist übrigens auch ein offizielles Geocache-Buch. Also man kann dann Achso, kann man. Das war noch eine Frage vorhin von mir, fällt mir gerade ein. Gibt es so richtige Läden, wo man als Geocache-Fan viel Geld ausgeben kann? Online, ja. Also, nur online? Nicht? Ja, offline bestimmt auch irgendwo. Also, aber es sagt dir nichts in Berlin oder so. In der Regel nimmt man Filmdosen. Man nimmt, ich hatte es vorhin ganz kurz nur erwähnt, PET-Linge. Mhm. Das sind von Wasserflaschen. Die werden hergestellt abgeschnitten. Aus so diese Plastik-PET-Flaschen, wo Wasser, Cola, Fanta, Fanta nicht, die werden aus PET-Lingen gemacht. Ein PET-Ling ist ein sieht aus wie so ein Pullerröhrchen und oben ein Flaschenschraubverschluss. Und dieses Pullerröhrchen wird dann im Werk in eine Form gelegt und aufgeblasen. Und dann wird die Flasche da draus gemacht. Ach so, okay. Das heißt, die Vorstufe einer Wasserflasche ist so eine ganz kleine. Ist ein PET-Ling und den kaufen Geocacher meist in großen Abpackungen ein und verstecken da drin ihre Caches. Das Ding lässt sich wasserdicht verschrauben, das lässt sich gut im Boden, also man soll einen Geocache nicht verbuddeln. Ne? Okay. Das lässt sich gut im Boden, ohne dass da Dreck reinkommt. Ja. Ja. Ja, und schön. Ansonsten eben findet man in so einem Läden dann eben Logbücher, Stifte, Versteckzubehör, kleine magnetische Dosen. Man wird immer cleverer und kreativer denkt sich das aus. Aber das heißt, in diesem Cache war jetzt nur das Logbuch, nichts weiter. Das ist im Prinzip ja eigentlich auch der Stand. Ja. Also willst du im Prinzip nur was suchen und findest es und dann kannst du einen Haken hintermachen. Und das sieht im Moment, genau so läuft es, sieht im Moment aber so aus, als wenn wir die Dose mit nach Hause nehmen müssen, weil wir die heute nicht mehr loswerden. Weil so viele Leute hier sind. Nein, wir probieren es. Wir gehen einfach unauffällig wieder zurück. Ja. Und ich finde das, wie du so unterschwänglich immer das Mikrofon in die richtige Richtung drehst, damit ihr nicht verwirrt seid, dass ich mal links und mal rechts bin. Ich bin Profi. Profi, absolut. Das Gute ist, jetzt können wir uns in Ruhe mal den Klettstreifen angucken. Ja. Ja, sieht man doch, ist doch alles okay. So. Okay. Ja. Perfekt? Perfekt. Das ist aber sehr offensichtlich. Na gut, aber wenn man es nicht weiß, fällt es halt nicht auf. Ne? So, Radfahrer fahren hier bei Rot, Fußgänger laufen bei Rot. Willkommen in Berlin, sage ich nur. Gehen wir jetzt auch bei Rot? Ja. So, René, René ist gerade mal verhindert. Genau, nein, Quatsch. Cool, da kann ich heute Abend einen neuen Cash laufen. Das ist ja schön. Ja? Ach so, hast du noch nicht den? Den kannte ich dann. Ja, ist doch cool. Das ist doch cool. Ja. Also es gibt hier noch einige, die ich nicht gefunden habe, wo ich wirklich schon verzweifelt gesucht habe, wo ich ganz genau weiß, wo sie sind, wo aber einfach die Möglichkeit nicht ist, in Ruhe zu suchen. Ja. Da muss man aber mal hier wahrscheinlich irgendwie nachts um zwei herkommen. Genau, aber total interessant. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Würde mal sagen, wir suchen uns jetzt einen windstillen Ort für die Verabschiedung, vielleicht noch einen schönen Ort hier. Ja. Vielleicht finden wir hier was, wo wir noch kurz zwei Worte verlieren können. Okay. Und dann habt ihr es und wir es auch schon geschafft. Genau. Wir hoffen, natürlich René auch ganz besonders, dass wir euch so ein bisschen ins Geocaching angefixt haben. Und dass ihr vielleicht jetzt auch Lust habt, morgen gleich mal loszugehen und zu gucken, was in eurer Gegend so rumliegt. Und Stefan wird in meinem Beisein jetzt gleich noch die Anmeldung ausfüllen. Genau. Ja, ich muss mir überlegen. Aber ich muss sagen, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, man kann echt viel Zeit damit verbringen. Und schöne Stunden, besser als zu Hause zu hocken. So, wir suchen jetzt schnell einen Ort und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ja, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wir stehen jetzt hier ein bisschen windgeschützt unter einem Baum. Also wenn ein bisschen Blätterrascheln ist, Stefan, du kannst es immer ist es Natur. Ja. So sieht's aus. Wir stehen und eigentlich genau unter diesem Emblem, von dem ich vorhin erzählt habe, Berlin, Stadt des Friedens. Richtig, das ist der Schriftzug, der hier, wenn man an dem Haus nach oben guckt, sieht. Weil man jetzt im Hintergrund ein bisschen Geräusche hört, dann ist das ein Schiff, was hier gerade vorbeifährt. Mit einer Touristenerklärung, hört sich so an. Die heutzutage übrigens vom Band kommen und von professionellen Sprechern gesprochen werden, als wäre es ein Kinofilm. Ja. In verschiedenen Sprachen. Ja, cool. Nee, du hörst ihn nur in Deutsch und wenn du in einer anderen Sprache wünschst, dann hast du so ein Gerät zum Abhören. Ah, okay. Also wir hatten ja vorhin schon mal festgestellt, dass wir sowas bestimmt auch mal machen. Gucken wir mal. Wenn das Wetter schön ist, dann lohnt sich das. Na? Ja, liebe Zuhörer, René, was sagst du? War das eine erfolgreiche Cache-Tour? Also ja, ich habe ja tatsächlich einen Cache gefunden, den ich noch nicht kannte. Ja. Spontan, der letzte Cache? In normalen Umständen würde man jetzt tatsächlich auch noch weiterziehen und gucken. Also es fällt dann auch schwer aufzuhören. Der Bereich, in dem man suchen will, wird immer größer. Ja. Genau, aber ich glaube und hoffe, dass es zumindest geholfen hat, das ein bisschen zu vermitteln. Auch wenn es natürlich jetzt im Audioformat ein bisschen schwierig ist, rüberzubringen. Ja, aber wie gesagt, also Internet hat ja jeder anscheinend heute und informiert euch einfach, schaut auf die großen Seiten und dann werdet ihr vielleicht auch Fan von Geocaches, so wie es René schon ist. Genau, und wie Stefan es ist, der jetzt gleich in meinem Beisein die Anmeldung ausfüllt. Ja, genau. Ich lasse nicht ergehen, bis du nicht ausgefüllt hast. Nein, lass mich los, lass mich gehen, nein. Wir hoffen wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir können vielleicht mal kurz die Kontaktmöglichkeiten nennen, weil ihr wollt ja auch mit uns Kontakt aufnehmen, oder? Genau, ihr könnt das über Instagram machen. Ja. Da fällt mir ein, das hätten wir mit dem Housekeeping eigentlich noch unterbringen können, aber ich sage es jetzt. Auf Instagram unter dem Account podcast.iidi, also irgendwas ist doch immer. Genau, iidi, also podcast.iidi. Dort finden gelegentlich Berlin-Rätsel statt. Also ja. Ihr werdet da so ein paar Detailfotos von einem Ort in Berlin sehen und dann könnt ihr fleißig mitraten, wo dieser Ort sich wohl befindet. Und wenn ihr ihn nicht kennt, habt ihr da was Schönes zu entdecken. Wenn ihr ihn kennt, könnt ihr euch freuen, dass ihr offenbar ein guter Berlin-Kenner seid. Ja, und in den Kommentaren könnt ihr eure Ideen sozusagen genau euren Tipp abgeben und René löst dann meistens kurze Zeit später auch auf. Genau, und am besten guckt ihr auch in die Stories rein, weil in der Story ist das alles dann noch ein bisschen mit Interaktivität und mit Tipps versehen. Ja. Ja, also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Mal gucken, wie lange wir das noch machen. Also am besten jetzt mitmachen, bevor wir damit aufhören. Genau, es gibt natürlich nach der Folge auch wieder viele Rätsel. Ja, und da könnt ihr dann übrigens auch Kommentare abgeben. Ja. Genau, könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen, könnt uns zum Beispiel sagen, was ihr gerne in den nächsten Podcast-Folgen hören wollt. Wo wir mal hin sollen in Berlin zum Beispiel. Ja, aber es läuft nicht so, dass ihr bestimmt, wo wir hingehen. Ihr könnt uns so gerne Vorschläge machen. Gleich wieder, ja. Ja, was ist denn, wenn die jetzt sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, fahrt mal nach Marzahn oder so. Ach so. Ja, da haben wir ein Problem, glaube ich. Ja. Würden wir natürlich auch mal haben, wir ja auch ja. schon mal. Nee, genau, also das ist eine Variante. Die zweite wäre Twitter. Ja. Dort ist es dann der Account podcast_iidi. Genau. Und die andere Möglichkeit wäre per Mail. Per Mail an podcast@uber.de. Genau. Und unter podcast.uber.de könnt ihr alle bisher gelaufenen Sendungen euch anhören. Genau. Kann man da kommentieren? Nee. Nein. Wegen der DSGVO? Ja, gibt es ein paar Einschränkungen, aber du hast die entsprechenden Links zu den Portalen und auf unseren Instagram-Account. Genau, auf diesen Portalen könnt ihr dann, also ihr könnt uns bei iTunes abonnieren, ihr könnt uns bei Google Podcast abonnieren und ihr könnt da natürlich auch eine positive Bewertung abgeben, die uns dazu motiviert, das hier so weiter zu betreiben. Auf jeden Fall, weil wir leben von eurem Feedback und uns macht es natürlich Spaß, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn wir hören, dass es euch auch Spaß macht. Genau. Ne? So, René, schönes Schlusswort. Unsere Wege trennen uns jetzt für heute. Nee, jetzt hier noch nicht. Wir laufen jetzt noch zusammen zum Bahnhof. Ah, wegen dem Antrag, ja. du bleibst jetzt noch schön hier, Freundchen. Nein, ja. Wir laufen jetzt noch zusammen zum Bahnhof. Achso, okay. Auch wenn du gern möchtest, dass ich zur Friedrichstraße von hier laufe, du willst bin Alex. Ja nicht bescheuert. Ich laufe zum Alex. Ist viel kürzer. Ja, gut. Wir gucken mal. Vielleicht hält auch ein Bus gerade, dann springen Nein, wir da rein. Quatsch, wir laufen jetzt. Ich muss René noch ein bisschen beibringen, wie man in Berlin sich fortbewegt. Ja, man muss zu Fuß sich fortbewegen, weil dann sieht man ja nichts. Sonst kennt man, wie du zum Beispiel, die Friedenstaube hier nicht. Die kenne ich, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob die hier war. Gesehen habe ich sie schon. Die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Auf jeden Fall wird Stefan sich beeilen, dass er jetzt nach Hause kommt, damit er die Podcast-Folge schneiden kann. Richtig. Du brauchst keine Spur von mir. Nein, die habe ich schon drauf. Die ist schon drauf. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und ich freue mich schon, wenn ihr dann am Pfingstmontag die Folge zu hören bekommt. Und ich freue mich natürlich, weil ihr die ja jetzt gerade schon hört, wenn ihr in 2 Wochen eine weitere wieder dabei seid. Genau. Zu hören bekommt, über ein Thema, das wir heute noch nicht verraten. So sieht's aus. Nicht wissen. Also, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und kommt gut durch die nächsten 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. So, ich würde mal sagen, Band läuft. Es regnet. Ich sehe die rote Lampe gar nicht. Ist sie auf deiner Seite? Ah, die ist da. Die ist da. Ja. Und am Popschutz. Ja. Gut, glaube ich, dass der Popschutz hilft. Und hier ist der Mann, der heute extra einen Regentanz gemacht hat, aber es hat nichts gebracht. Es regnet links und rechts, oben und unten. Aber wir stehen sicher. Hi, René. Hallo, Stefan. Du kommst dir vor, als wenn du hier Fotomodel spielen musst. Ja, ne? Richtig. Ich filme, fotografiere. Das mag ich gar nicht. Und du sprichst gleichzeitig auch noch. Und ich spreche gleichzeitig. Kannst noch. Drei Sachen gleichzeitig. Drei Leute, Sachen gleichzeitig. Merkt euch das. Ob das sinnvoll ist, was dabei rauskommt, ist jetzt die andere Frage. Ja. So, also Stefan nimmt schon mal den Hörer ab. Du brauchst niemanden anrufen. Modi? Ja. Nein. Gut, Band läuft. Was denn? Nee, dein Husten. Ja. Meine Stimme war ja weg, aber jetzt ist er wieder da. Wir sind wieder da. Oh, René hat schon wieder seine Kamera in der Hand. Mann, der ist süchtig, hallo. Ist das für Instagram? Nee, das ist für privat. Du nimmst Fotos von mir, auf. Oh, jetzt hast du es gesagt. Jetzt hat mir ein Kumpel euch auch mal erzählt von der Plattform. Ja, kannt ihr auch noch nicht. Ja, ne? Okay, gut, jetzt kennt ihr sie auch. Was? Hier. So, du musst weiterreden. Ich wollte dir jetzt einfach diesen Moment lassen. Erst rütteln, dann schütteln. Wie sich nachher herausstellte, gab es an der Stelle, wo er gerade ein Geocache und der hieß erst rütteln, dann schütteln. Ach so, und genau, der hat gedacht, der sucht den. Hast du noch die ganze Zeit auf Aufnahme hinten? Blinkt ja noch.